Abschnitt 3 aus Die Frau in Weiß, Band 2, von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Aus Miss Halcombs Tagebuche, Fortsetzung, Teil 1. Blackwater Park in Hampshire. Den 27. Juni. 6 Monate, die vergangen sind, 6 lange einsame Monate, seit Laura und ich uns zuletzt gesehen. Wie viele Tage habe ich noch zu warten? Nur einen noch. Morgen, am 28. kehren die Reisenden nach England zurück. Ich kann kaum an mein Glück glauben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die nächsten 24 Stunden die letzten meiner Trennung von Laura sein sollen. Sie ist den ganzen Winter über mit ihrem Manne in Italien und darauf in Tirol gewesen. Sie kommen in Begleitung von Graf Fosco und seiner Frau zurück, die sich in der Umgegend von London niederzulassen beabsichtigen und versprochen haben, die Sommermonate in Blackwater Park zuzubringen, bis sie eine passende Wohnung gefunden haben. Solange nur Laura wiederkommt, ist mir's einerlei, wer noch sonst mitkommt. Sir Percival mag sein Haus meinetwegen vom Erdgeschosse bis unters Dach mit Gästen anfüllen, wenn nur seine Frau und ich noch zusammen darin wohnen dürfen. Inzwischen bin ich hier in Blackwater Park etabliert, dem alten und interessanten Landsitze, wie die Grafschaftschronik mich freundlichst unterrichtet, von Sir Percival Glyde Baronet und zukünftigem Aufenthaltsorte, wie ich jetzt auf eigene Verantwortung hinzufügen kann, der einfachen Marion Halcombe, ledig augenblicklich in einem gemütlichen kleinen Wohnzimmer sitzend, neben sich eine Tasse Tee und um sich herum all ihr irdisches Hab und Gut, enthalten in 3 Reisekoffern und einem Nachtsacke. Ich verließ Limeridge gestern Morgen, nachdem ich den Tag zuvor Lauras lieben guten Brief aus Paris erhalten hatte. Ich war ungewiss gewesen, ob ich in London oder in Hampshire mit ihnen zusammentreffen sollte, aber in diesem letzten Briefe sagte sie mir, dass Sir Percival in Southampton zu landen und von da gleich nach seinem Landsitze zu reisen beabsichtige. Er hat so viel Geld im Auslande ausgegeben, dass ihm nicht genug übrig bleibt, um den Rest der Saison in London zuzubringen, und hat sparsamerweise beschlossen, den Sommer und Herbst ruhig in Blackwater zu bleiben. Laura hat mehr als hinreichend Aufregung und Abwechslung gehabt und freut sich auf die ländliche Ruhe und Zurückgezogenheit, die ihres Mannes Umsicht ihr verschafft. Was mich betrifft, so bin ich bereit, überall glücklich zu sein, solange ich nur bei ihr sein kann. Demzufolge sind wir alle zum ersten Anfange auf verschiedene Weise zufrieden. Vorige Nacht schlief ich in London und wurde dort heute so lange durch allerlei Besuche und Geschäfte abgehalten, dass ich erst nach dem Dunkelwerden in Blackwater anlangte. Nach meinen bis jetzt empfangenen unbestimmten Eindrücken zu urteilen, ist es ganz das Gegenteil von Limeridge. Das Haus steht auf einer ganz flachen Ebene und ist rings von Bäumen eingeschlossen oder vielmehr erstickt, wie ich mit meinen nordländischen Begriffen es fast nennen möchte. Ich habe noch niemanden gesehen als den Diener, der mir die Tür öffnete, und die Haushälterin, eine sehr aufmerksame, höfliche Frau, die mich auf mein Zimmer führte und mir meinen Tee brachte. Ich habe ein hübsches kleines Wohnzimmer mit Schlafgemach am Ende eines langen Korridors in der 1. Etage. Die Zimmer der Dienerschaft und noch einige Fremdenzimmer sind in der 2. Etage und alle Wohnzimmer im Erdgeschosse. Ich habe noch keins von ihnen gesehen und weiß noch nichts von dem Hause, ausgenommen, dass der eine Flügel 500 Jahre alt sein soll, dass es einst von einem Wallgraben umzogen war und dass es seinen Namen Blackwater von einem kleinen See im Parke erhalten hat. Es hat soeben auf gespenstische, feierliche Weise von dem kleinen Turme über dem Zentrum des Hauses, den ich bei meiner Ankunft gesehen, 11 Uhr geschlagen. Dies hat einen großen Hund erweckt, der irgendwo um eine Ecke herum ganz jämmerlich heult und gähnt. Ich höre das Echo von hallenden Schritten in den Gängen unter mir und das Geräusch des Vorschiebens und Schließens von eisernen Riegeln und Stangen an der Haustür. Die Dienerschaft ist augenscheinlich im Begriffe, zu Bette zu gehen. Soll ich ihrem Beispiele folgen? Nein, ich bin nicht halb schläfrig genug. Schläfrig, sage ich? Mir ist, als ob ich im ganzen Leben die Augen nicht wieder schließen würde. Die bloße Erwartung, morgen das liebe Gesicht wiederzusehen und die bekannte Stimme wieder zu hören, erhält mich in fortwährender fieberhafter Aufregung. Wenn ich nur die Privilegien eines Mannes hätte, da ließ ich mir sofort Sir Percivals bestes Pferd satteln und sprengte in einem Nachtgalopp davon nach Osten zu der aufgehenden Sonne entgegen. Ich ritt im langen, schweren, ununterbrochenen, stundenlangen Galopp dahin, ein Ritt wie der des berüchtigten Straßenräubers zu York. Da ich aber bloß ein Weib und deshalb auf Lebenszeit zu Stillsitzen, Schicklichkeiten und Schlepprücken verurteilt bin, muss ich versuchen, der Haushälterin keinen Anstoß zu geben und mich auf irgendeine schwächliche, weibliche Art und Weise zu beruhigen. An Lesen ist nicht zu denken. Ich kann meine Aufmerksamkeit nicht auf ein Buch fesseln. Ich will sehen, ob ich mich nicht schläfrig schreiben kann. Ich habe mein Tagebuch seit einiger Zeit sehr vernachlässigt. Was kann ich mir jetzt, da ich an der Schwelle eines neuen Lebens stehe, von den Personen, Ereignissen und Wechselfällen der letzten 6 Monate zurückrufen, dem langen, traurigen, leeren Zeitraume seit Lauras Hochzeitstage? Walter Hartwright steht in meiner Erinnerung oben an und geht zuerst in der schattenhaften Prozession meiner abwesenden Liebe an mir vorüber. Ich erhielt ein paar Zeilen von ihm, die er gleich nach ihrer Landung in Honduras und etwas heiterer und hoffnungsvoller geschrieben hatte. Etwa 1 Monat oder 6 Wochen später sah ich einen Auszug aus einer amerikanischen Zeitung, welcher das Aufbrechen der Abenteurer nach ihrer Reise landeinwärts beschrieb. Man sah sie zuletzt, als sie einen wilden Urwald betraten, jeder mit seiner Flinte auf der Schulter und sein Gepäck hinter sich tragend. Seitdem hat man alle Spur von ihnen verloren. Ich habe keine Zeile wieder von Walter gesehen, noch ist seitdem die kleinste Nachricht über die Expedition in den öffentlichen Blättern erschienen. Über dem Geschick von Anna Catherick und ihrer Gefährtin Mrs. Clemens schwebt noch immer dasselbe undurchdringliche Dunkel. Man hat von keiner von beiden je wieder etwas gehört. Ob sie im Lande sind oder in der Fremde, ob lebend oder tot, kein Mensch weiß es. Sogar Sir Percivals Advokat hat alle Hoffnung und zugleich alle ferneren Nachforschungen aufgegeben. Unserem guten alten Freunde Mr. Gilmore ist ein trauriges Hindernis in seinem tätigen Berufsleben entgegengetreten. Zu Anfange des Frühlings hörten wir zu unserer Bestürzung, dass man ihn bewusstlos an seinem Pulte gefunden und die Ärzte erklärt haben, dass es ein Schlagflussanfall sei. Er hatte längst über Blutandrang und Eingenommenheit des Kopfes geklagt und sein Arzt hatte ihn vor den Folgen gewarnt, die nicht ausbleiben könnten, falls er fortfahre, früh und spät zu arbeiten, als ob er noch ein junger Mann sei. Die Folge davon ist nun, dass ihm entschiedene Verordnungen erteilt sind, auf wenigstens 1 Jahr nicht wieder auf sein Büro zu gehen und Erholung für Geist und Körper in gänzlich veränderter Lebensweise zu suchen. Das Geschäft wird demgemäß von seinem Kompagnon fortgesetzt und er selbst ist augenblicklich in Deutschland, wo er Verwandte hat, die als Kaufleute ansässig sind. Auf diese Weise haben wir noch einen treuen, zuverlässigen Freund verloren, doch, wie ich hoffe, nur auf kurze Zeit. Die gute Mrs. Vesey reiste bis London mit mir. Wir konnten sie unmöglich zu der Einsamkeit in Limeridge verurteilen, nachdem Laura und ich beide das Haus verlassen und haben ausgemacht, dass sie bei einer unverheirateten Schwester, die eine Pensionsanstalt in Clapham hat, leben soll. Sie soll im Herbst herkommen und ihre Schülerin, ich möchte fast sagen, ihre angenommene Tochter, besuchen. Ich begleitete die gute alte Dame, bis ich sie an ihrem Bestimmungsorte in Sicherheit sah und überließ sie der Sorgfalt ihrer Schwester in stiller Glückseligkeit über die Aussicht, Laura in wenigen Monaten wiederzusehen. Was Mr. Fairley betrifft, so glaube ich mich keiner Ungerechtigkeit schuldig zu machen, wenn ich sage, dass es ihm eine außerordentliche Erleichterung war, sein Haus von allen Frauenzimmern befreit zu sehen. Die Idee, dass er seine Nichte vermisst hätte, ist vollkommen widersinnig. Er pflegte sie in früheren Zeiten monatelang nicht zu sehen, und was Mrs. Vesey und mich betrifft, so erlaube ich mir seine Versicherung, dass ihm unsere Abreise das Herz breche, für das Bekenntnis seines innern Jubels, uns loszuwerden, anzusehen. Seine jüngste Laune ist die, fortwährend zwei Fotografen von den Schätzen und Merkwürdigkeiten in seinem Besitze Sonnenbilder abnehmen zu lassen. Eine vollständige Kopie dieser Sammlung von Fotogrammen soll auf die feinste Kartenpappe geklebt und mit sehr ins Auge fallenden Unterschriften in roten Buchstaben dem Arbeiterinstitute zu Carlisle zum Geschenk gemacht werden. Madonna und Christkind von Raphael, Eigentum von Frederick Fairley Esquire. Unnachahmliche Skizze von Rembrandt. In ganz Europa unter dem Namen Die Kladde bekannt, nach einem Dreckflecken in einer Ecke, der in keinem anderen Exemplar existiert. Auf 300 Guineen geschätzt, Eigentum von Frederick Fairley Esquire. Kupfermünze aus der Zeit Tiglath-Pilesers, Eigentum von Frederick Fairley Esquire. Dutzende von diesen Fotogrammen mit ähnlichen Unterschriften waren bereits vollendet, ehe ich Cumberland verließ, und Hunderte sind noch anzufertigen. Mit dieser neuen Beschäftigung wird Mr. Fairley auf viele Monate ein glücklicher Mann sein, und die beiden unglückseligen Fotografen werden das soziale Märtyrertum teilen, das bisher auf den Kammerdiener allein gefallen ist. So viel über die Personen und Ereignisse, die den vordersten Platz in meiner Erinnerung einnehmen. Was aber jetzt über die eine Person, die den ersten Platz in meinem Herz füllt? Laura ist, während ich diese Zeilen geschrieben habe, ununterbrochen in meinen Gedanken gewesen. Was weiß ich von ihr während der letzten 6 Monate, dass ich in mein Tagebuch einschreiben könnte, ehe ich es für heute Abend schließe? Ich habe nichts als ihre Briefe, die mir als Führer dienen könnten. Und über den wichtigsten aller Gegenstände, über die unsere Briefe verhandeln können, lassen sie mich alle ohne Ausnahme im Dunkeln. Behandelt er sie mit Güte? Ist sie jetzt glücklicher, als da wir an ihrem Hochzeitstage voneinander schieden? Alle meine Briefe haben diese beiden Fragen enthalten, jedes Mal mehr oder weniger deutlich, bald in dieser, bald in jener Form ausgedrückt, und alle sind in Bezug auf diesen einen Punkt allein unbeantwortet geblieben oder so beantwortet, als ob meine Fragen sich bloß auf ihre Gesundheit bezogen hätten. Sie benachrichtigt mich zu wiederholten Malen, dass sie vollkommen wohl ist, dass das Reisen ihr wohl bekommt, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben den Winter ohne Erkältung überstanden, aber nirgends finde ich ein Wort, das mir sagte, sie sei mit ihrer Heirat ausgesöhnt und könne jetzt ohne alle Bitterkeit und Reue auf den 23. Dezember zurückblicken. Der Name ihres Mannes erscheint in ihren Briefen nur wie der eines Freundes, der sie auf der Reise begleitet und alle Anordnungen derselben übernommen hätte. Sir Percival hat bestimmt, dass wir an dem und dem Tage von hier abreisen. Sir Percival beabsichtigt, die und die Reiseroute zu nehmen. Hin und wieder nennt sie ihn auch bloß Percival, aber doch nur sehr selten. In 9 Fällen von 10 gibt sie ihm seinen Titel. Ich kann nicht entdecken, dass seine Ansichten und Gewohnheiten die ihrigen in irgendeiner Hinsicht verändert oder gefärbt hätten. Die gewöhnliche moralische Umbildung, die fast unmerklich in einem jungen, frischen, gefühlvollen Weibe durch ihre Heirat bewirkt wird, scheint nicht mit Laura vorgegangen zu sein. Sie schreibt über ihre Gedanken und Eindrücke unter den Wundern, die sie gesehen hat, gerade wie sie wohl an jemand anderes geschrieben haben würde, wenn ich an ihres Mannes Stelle mit ihr gereist wäre. Ich sehe nichts, was mir in irgendeiner Beziehung eine zwischen ihnen bestehende Sympathie verriete. Selbst wenn sie von dem Gegenstande ihrer Reisen abgeht und sich mit den Aussichten beschäftigt, die sie bei ihrer Rückkehr nach England erwarten, sind ihre Betrachtungen immer nur auf ihre Zukunft als meine Schwester gerichtet und lassen ihre Zukunft als Sir Percivals Gemahlin beharrlich unberücksichtigt. Unter allem diesem liegt dabei kein Ton der Klage verborgen, der mir verriete, dass sie sich in ihrer Verheiratung geradezu unglücklich fühlte. Der Eindruck, den ich aus unserer Korrespondenz empfangen, führt mich Gott sei Dank nicht zu einem so traurigen Schlusse. Ich sehe nur, wenn ich sie mir ihren Briefen nach nicht als Schwester, sondern als junge Frau vergegenwärtige, eine traurige Erstarrung, eine unveränderliche Gleichgültigkeit in ihr. Kurz, es hat während der letzten 6 Monate immer noch Laura Fairley an mich geschrieben und niemals Lady Glyde. Dasselbe Schweigen, welches sie in Bezug auf ihres Mannes Charakter und Betragen beobachtet, trägt sie auch in ihren wenigen Hindeutungen auf Graf Fosco mit derselben Entschlossenheit auf ihres Mannes Busenfreund über. Aus irgendeinem unerklärten Grunde scheinen der Graf und seine Gemahlin plötzlich im Herbste ihre Pläne geändert zu haben und nach Wien gegangen zu sein, anstatt, wie Sir Percival erwartet hatte, in Rom mit ihnen zusammenzutreffen. Sie verließen Wien erst im Frühling und reisten dann nach Tirol, von wo aus sie mit den jungen Eheleuten die Rückreise nach England antraten. Laura schreibt ausführlich genug über ihr Begegnen mit ihrer Tante und versichert mir, dass dieselbe sich so sehr zu ihrem Vorteile verändert habe, dass sie als Frau so viel ruhiger und vernünftiger geworden, als sie vor ihrer Heirat war, dass ich sie kaum wiedererkennen werde, wenn ich sie hier wiedersehe. Aber in Bezug auf Graf Fosco, der mich bedeutend mehr interessiert als seine Frau, ist sie unleidlich zurückhaltend und schweigsam. Sie sagt weiter nichts, als dass er ihr ein Rätsel ist und dass sie mir ihre Eindrücke über ihn nicht sagen will, bis ich ihn selbst gesehen und meine eigene Meinung von ihm gefasst habe. Dies sieht meiner Ansicht nach nicht günstig für den Grafen aus. Laura hat die feine Kindergabe, durch Instinkt einen Freund zu erkennen, in weit vollkommenerem Grade bewahrt, als die meisten Leute dieselbe in späteren Jahren haben. Und wenn ich mich in meiner Vermutung, dass ihr erster Eindruck vom Grafen ein ungünstiger war, nicht täusche, so bin ich meines Teils in Gefahr, dem erlauchten Ausländer zu misstrauen, ehe ich ihn noch mit einem Auge gesehen habe. Doch Geduld, Geduld, diese Ungewissheit und noch manche andere wird nicht viel länger mehr währen. Der morgende Tag wird den Anfang machen, alle meine Zweifel früher oder später zu lösen. Es hat soeben 12 geschlagen und ich komme zurück, um diese Blätter zu schließen, nachdem ich einen Blick aus meinem offenen Fenster geworfen. Es ist eine stille, schwüle, mondlose Nacht. Nur wenige blasse Sterne stehen am Himmel. Die Bäume, die auf allen Seiten die Aussicht versperren, sehen in der Entfernung schwarz und fest aus wie eine Felsenmauer. Ich höre das Quaken der Frösche schwach und von weitem her, und das Echo der großen Glocken summt in der luftlosen Stille, lange nachdem die Schläge aufgehört haben. Es soll mich verlangen, wie Blackwater Park bei Tage aussieht. Ich kann nicht sagen, dass der Ort mir bei Nacht besonders gefiele. Den 28. Juni. Ein Tag der Nachforschungen und Entdeckungen, aus vielen Gründen ein weit interessanterer Tag, als ich zu erwarten gewagt hatte. Ich begann natürlich mit den Sehenswürdigkeiten des Hauses. Das Hauptgebäude stammt aus der Zeit jener unendlich überschätzten Frau, der Königin Elisabeth. Im Erdgeschosse sind 2 ungeheuer lange, niedrige Galerien, die miteinander parallel laufen und durch scheußliche Familienporträts, die ich alle ohne Ausnahme verbrennen möchte, ein doppelt düsteres und schauerliches Aussehen erhalten. Die Zimmer, welche oberhalb dieser Galerien liegen, sind in ziemlich gutem Stande gehalten, werden aber selten benutzt. Die höfliche Haushälterin, die mich als Führerin begleitete, erbot sich, sie mir zu zeigen, fügte aber rücksichtsvoll hinzu, sie fürchte, ich werde sie etwas in Unordnung finden. Meine Achtung für die Unbeflecktheit meiner Röcke und Strümpfe geht indessen meiner Achtung für alle elisabethischen Schlafgemächer des Königsreichs unbedingt vor. Ich schlug daher mit Entschiedenheit eine Entdeckungsreise in den höheren Regionen aus, die nur mit Gefahren für meine schöne weiße Wäsche unternommen werden konnte. Die Haushälterin sagte, ich bin ganz ihrer Ansicht, Miss, und schien in mir das verständigste Frauenzimmer zu erkennen, das ihr seit langer Zeit vorgekommen. So viel also über das Hauptgebäude. An jedem Ende desselben ist ein Flügel angebaut. Der halb verfallene Flügel links, wie man sich dem Hause nähert, war einst ein alleinstehendes Wohngebäude und wurde im 14. Jahrhundert erbaut. Eine von Sir Percivals mütterlichen Vorfahren, ich erinnere mich nicht, welche es war, und es ist mir auch einerlei, ließ zur besagten Zeit der Königin Elisabeth das Hauptgebäude im rechten Winkel daran flicken. Die Haushälterin sagte mir, dass die Architektur des alten Flügels inwendig sowohl als auswendig von Sachverständigen für außerordentlich schön erklärt werde. Nach einer ferneren Untersuchung kam ich zu der Überzeugung, dass die Sachverständigen erst dieser Ansicht in Bezug auf Sir Percivals Exemplar aus dem Altertume werden konnten, nachdem sie sich vorher aller Furcht vor Feuchtigkeit, Finsternis und Ratten entschlagen. Unter diesen Umständen gab ich ohne alles Zaudern zu, dass ich keine Sachverständige sei und schlug vor, dass wir es mit dem alten Flügel machten, wie wir es schon mit dem elisabethschen Schlafgemächern gemacht. Die Haushälterin sagte nochmals, ich bin ganz ihrer Ansicht, Miss, und sah mich zum zweiten Male mit einem Ausdrucke der unverkennbarsten Bewunderung für meinen außerordentlich gesunden Verstand an. Wir gingen zum rechten Flügel über, der, um den wunderbaren architektonischen Mischmasch von Blackwater Park zu vollenden, zur Zeit Georgs II. Erbaut war. Dies ist der bewohnbare Teil des Hauses, welcher um Laura's Willen inwendig ausgebessert und neu eingerichtet worden ist. Meine beiden Zimmer und alle die besten Schlafzimmer liegen in der ersten Etage im Erdgeschosse. Das Gesellschaftszimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, eine Bibliothek und ein hübsches kleines Boudoir für Laura, die alle sehr hübsch nach neuer Mode verziert und elegant mit all den herrlichen neuen Luxusgegenständen möbliert sind. Keine von den Stuben sind an Größe und Luftigkeit mit unseren Stuben in Limeridge zu vergleichen, aber sie haben alle ein gemütliches Aussehen. Ich war nach dem, was ich in Blackwater gehört, in einer schrecklichen Angst gewesen, dass ich dort nichts als antike, steife Stühle, klösterlich bemalte Fenster, dumpfige, vermoderte Vorhänge und all jenen barbarischen Plunder finden werde, den Leute, die ohne jeglichen Begriff von Komfort geboren sind, ohne alle Rücksicht auf das, was sie ihren Bekannten schuldig sind, um sich anhäufen. Es nimmt mir daher einen außerordentlichen Stein vom Herzen zu finden, dass das 19. Jahrhundert in diese meine neue Heimat gedrungen und die garstige, gute alte Zeit aus den Faden meines täglichen Lebens hier verdrängt hat. Ich verbrachte den Morgen teils in den Zimmern des Erdgeschosses, teils außen in dem Quadrate, das von den drei Seiten des Hauses und dem hohen Eisengitter mit dem Tore, das es von vorn schützt, gebildet wird. Ein großer, runder Fischsteich mit steinernen Seiten und einem allegorischen, bleiernen Ungeheuer in der Mitte bildet den Mittelpunkt des Vierecks. Der Teich ist voller Gold- und Silberfischchen und von dem weichsten Rasengürtel eingefasst, den ich je betreten habe. Ich zögerte hier auf der schattigen Seite ziemlich zufrieden bis zur Gabelfrühstücksstunde, nach derselben nahm ich meinen großen, runden Hut und wanderte ohne Begleitung in den schönen, warmen Sonnenschein hinaus, um mir die Parkanlagen anzusehen. Das Tageslicht bestärkte den Eindruck vom Abende vorher, dass es nämlich im Blackwater zu viele Bäume gebe. Sie ersticken das Haus förmlich. Es sind meistens junge Bäume und viel zu dicht gepflanzt. Ich denke mir, dass vor Sir Percivals Zeiten auf der ganzen Besitzung auf sehr verschwenderische Weise Nutzholz gehauen worden und dass der nächste Besitzer voll empörter Besorgnis gewesen, die Lücken möglichst schnell wieder zu füllen. Indem ich mich vor dem Hause umschaute, bemerkte ich zu meiner Linken einen Blumengarten und ging darauf zu, um zu sehen, was ich in dieser Richtung entdecken werde. Der Garten erwies sich in der Nähe als klein, unbedeutend und schlecht gehalten. Ich ließ ihn hinter mir, trat durch ein kleines Pförtchen in der Hecke und befand mich in einer Tannenpflanzung. Ein hübscher, künstlicher Pfad schlängelte sich durch die Bäume und ich schritt auf ihm weiter, wobei meine Erfahrungen im Norden mich belehrten, dass ich mich sandigem, heiligen Boden näherte. Nachdem ich wohl mehr als eine halbe englische Meile weit unter den Bäumen dahin spaziert war, machte der Pfad plötzlich eine scharfe Wendung. Die Bäume hörten zu beiden Seiten auf und ich sah mich am Rande einer großen, offenen Ebene und auf den Blackwater-See hinab, der dem Hause diesen Namen gab. Der Boden, der sich vor mir hin abwärts zog, war lauter Sand, einige heidige kleine Hügel ausgenommen, welche hier und da die Einförmigkeit unterbrachen. Der See war einst offenbar bis an die Stelle gekommen, an der ich stand, und war allmählich bis auf den dritten Teil seines ehemaligen Umfanges eingetrocknet. Ich sah, wie seine stillen, faulen Wasser etwa eine Viertelmeile von mir in einer Vertiefung von verschlungenem Schilfe, Rohre und von kleinen Erdhügeln in Sümpfe und Pfützen geteilt wurde. Auf dem mir gegenüberliegenden Ufer erhob sich wieder dies Gebüsch, das die Aussicht verbarg und seine düsteren Schatten auf das träge, flache Wasser warf. Als ich zum See hinabging, sah ich, dass der Boden am entgegengesetzten Ende desselben feucht und sumpfig und mit üppigem Grase und Trauerweiden bewachsen war. Das Wasser, welches auf der offenen, sandigen Seite, wo die Sonne schien, ziemlich klar war, sah mir gegenüber, wo es tiefer in dem Schatten des schwammigen Ufers und dichten überhängenden Gebüsches lag, schwarz und giftig aus. Die Frösche quakten und die Ratten schlüpften, als ich der sumpfigen Seite des Sees näher kam, in dem schattigen Wasser selbst wie lebendige Schatten aussehend ein und aus. Ich sah hier halb aus dem Wasser herausragend das verfaulte Wrack eines umgeworfenen alten Bootes liegen und auf seine trockene Oberfläche fiel durch eine Lücke in den Bäumen hindurch ein schwacher Fleck von Sonnenlicht, in dessen Mitte eine Natter, fantastisch zusammengerollt, verräterisch still dalag. Nah und fern machte die Aussicht nur denselben traurigen Eindruck von Einsamkeit und Verfall, und die helle Pracht des Sonnenhimmels über mir schien die Düsterkeit und Kahlheit der Wildnis, auf die sie herableuchtete, nur noch fühlbarer zu machen. Ich wandte mich um und ging dem höher gelegenen, heideartigen Boden und von meinem früheren Pfade ein wenig abweichend einem ärmlichen, kleinen, hölzernen Schuppen zu, der am äußersten Ende der Pflanzung stand und zu unbedeutend war, um bisher meine Aufmerksamkeit mit der großen, wilden Aussicht über den See hin zu teilen. Als ich mich dem Schuppen nahte, fand ich, dass es früher ein Bootshaus gewesen war und dass dem Anscheine nach später ein Versuch gemacht worden, es zu einer Art rohen Lusthäuschens zu machen, in das man eine Bank von Tannenästen, ein paar Sessel und einen Tisch hineinstellte. Ich trat hinein, um mich ein wenig auszuruhen und wieder zu Atem zu kommen. Ich war kaum eine Minute in dem Bootshause gewesen, als ich gewahr wurde, dass meine schnellen Atemzüge seltsamerweise irgendwo unter mir ein Echo fanden. Ich horchte einen Augenblick mit gespannter Aufmerksamkeit und hörte ein leises Röcheln, das unter der Bank hervorzukommen schien, auf der ich saß. Meine Nerven werden nicht leicht durch Kleinigkeiten erschüttert, aber bei dieser Gelegenheit sprang ich erschrocken auf, rief, erhielt keine Antwort, sammelte meinen abhanden gekommenen Mut und blickte unter die Bank. Da im fernsten Winkel kauernd lag die hilflose Ursache meines Schreckens in der Gestalt eines armen kleinen Hundes, ein kleiner schwarz und weißer Wachtelhund. Das Tierchen winselte matt, als ich es ansah und zu mir lockte, rührte sich aber nicht. Ich rückte die Bank fort und blickte näher hin. Des armen Hündchens Augen umzogen sich schnell und auf seinen weißen Weichen waren Blutflecke. Der Jammer eines armen, schwachen, hilflosen, stummen Geschöpfes ist doch von allen Anblicken der Welt der traurigste. Ich nahm das arme Tier so zart, wie mir nur möglich war, vom Boden auf und legte es in eine Art improvisierter Hängematte, indem ich rund um es her die Falten meines Kleiderrockes aufnahm. Auf diese Weise trug ich es dann so schmerzlos und so schnell als möglich nach dem Hause zurück. Da ich niemanden im Vorsaale fand, ging ich sofort auf mein Wohnzimmer, machte aus einem meiner alten Schals ein Bett für das Tierchen und klingelte dann. Das größte und korpulenteste aller denkbaren Stubenmädchen erschien in einem Zustande munterer Einfältigkeit, die für die Geduld einer Heiligen zu viel gewesen wäre. Ihr dickes, formloses Gesicht dehnte sich zu einem breiten Grinsen aus, als sie das verwundete Tierchen am Boden erblickte. »Was siehst du denn da zu lachen?« fragte ich, so aufgebracht, wie wenn sie meine eigene Dienerin gewesen wäre. »Weißt du, wem der Hund gehört?« »Nein, Mist, das weiß ich nicht.« Sie bückte sich und sah die verwundete Seite des Tierchens an, dann erhellte sich ihr Gesicht plötzlich, wie durch eine Eingebung, und mit einem Kichern der Zufriedenheit auf die Wunde deutend, sagte sie, »Das hat Baxter getan, das!« Ich war so entrüstet, dass ich sie hätte ohrfeigen können. »Baxter«, sagte ich, »wer ist das Tier, das du Baxter nennst?« Das Mädchen grinste breiter denn je. »Mein Gott, Miss, Baxter ist der Holz- und Wildwärter, und wenn er hier fremde Hunde jagen sieht, so geht er und schießt sie, ja? Das ist den Wildwärter seine Pflicht, Miss. Der Hund wird wohl sterben. Dies ist die Stelle, wo er geschossen worden ist, nicht wahr? Das hat Baxter getan, Miss, hat er. Baxter hat's getan, Miss, und es ist Baxters Pflicht, ja?« Ich war beinahe schlecht genug zu wünschen, Baxter hätte lieber das Stubenmädchen anstatt des Hundes angeschossen. Da ich sah, dass es nutzlos war, von diesem begriffslosen Frauenzimmer Hilfe für den kleinen Hund zu erwarten, ersuchte ich sie, der Haushälterin meine Empfehlung zu machen und sie zu bitten, zu mir zu kommen. Sie ging, wie sie gekommen war, von einem Ohr bis zum anderen grinsend. Als sie die Tür schloss, sagte sie noch einmal leise vor sich hin, »Das hat Baxter getan, und es war Baxter seine Pflicht, war es.« Die Haushälterin, eine Person, die einige Erziehung und Intelligenz besitzt, brachte vorsorglicherweise etwas Milch und warmes Wasser mit herauf. Sowie sie den Hund am Boden erblickte, machte sie eine Bewegung und wechselte die Farbe. »Du mein Gott«, rief sie aus, »das muss Mrs. Catherick's Hund sein.« »Wessen Hund?« fragte ich in höchstem Erstaunen. »Mrs. Catherick's. Sie scheinen Mrs. Catherick zu kennen, Miss Hellcamp?« »Nicht persönlich, aber ich habe von ihr gehört. Wohnt sie hier? Hat sie Nachrichten von ihrer Tochter gehabt?« »Nein, Miss Hellcamp. Sie kam, um sich bei uns nach ihr zu erkundigen.« »Wann?« »Erst gestern. Sie sagte, sie habe gehört, dass jemand eine Fremde, deren Beschreibung der ihrer Tochter entspreche, in dieser Umgegend gesehen habe. Wir haben aber davon nichts gehört, noch wusste man im Dorfe etwas davon, als ich hinschickte und für Mrs. Catherick Erkundigungen einziehen ließ. Sie brachte jedenfalls diesen kleinen Hund mit sich, als sie kam, und ich sah ihn hinter ihr dreintraben, als sie wieder fortging.« Vermutlich verirrte sich das kleine Tier in der Pflanzung und wurde geschossen. »Wo fanden Sie es, Miss Hellcamp?« »In dem alten Schuppen am See.« »Ach ja, das ist auf der Seite der Pflanzung, und das arme Tier schleppte sich an den nächsten geschützten Ort, wie die Hunde tun, um zu sterben. Wenn Sie ihm ein wenig Milch einflößen wollen, Miss Hellcamp, so will ich unterdessen sehen, ob ich sein zusammengeklebtes Haar von der Wunde abwaschen kann.« Ich fürchte indessen sehr, dass es bereits zu spät ist, um das Tierchen zu retten. Doch können wir es ja versuchen. Mrs. Catherick, der Name klang mir noch immer in den Ohren, als ob die Haushälterin mich soeben erst dadurch in Erstaunen gesetzt hätte. Während wir uns mit dem Hunde beschäftigten, erinnerte ich mich Walter Hartwrights warnender Worte. Sollte Ihnen je auf Ihrem Pfade Anna Catherick begegnen, Miss Halkamp, dann machen Sie besseren Gebrauch von Ihrer Gelegenheit, als ich von der meinigen gemacht habe. Das Finden des verwundeten Hündchens hatte mich bereits Mrs. Catherick's Besuch in Blackwater Park entdecken lassen, und diese Entdeckung konnte mich weiterführen. Ich beschloss, die gebotene Gelegenheit auszubeuten und mir jede mögliche Auskunft zu verschaffen. Sagten Sie nicht, Mrs. Catherick wohne in der Nachbarschaft? »Oh nein«, sagte die Haushälterin, »sie wohnt in Wormingham, ganz am anderen Ende der Grafschaft, volle 25 Meilen von hier.« »Sie kennen Mrs. Catherick vermutlich schon lange?« »Im Gegenteil, Miss Halkamp, ich sah sie gestern zum ersten Mal. Ich hatte natürlich von ihr gehört, da man mir von Sir Percivals Güte erzählt hatte, indem er ihrer Tochter ärztliche Aufsicht und Behandlung verschaffte.« Mrs. Catherick ist in ihren Manieren etwas sonderbar, aber übrigens sieht sie recht anständig aus. Sie schien sehr betrübt darüber, als sie fand, dass an dem Gerüchte, ihre Tochter sei in dieser Gegend gesehen worden, nichts Wahres sei, wenigstens so viel wir erfahren konnten. »Ich fühle einiges Interesse für Mrs. Catherick«, sagte ich in dem Wunsche, die Unterhaltung so lange wie möglich fortzusetzen. »Ich wäre gestern früh genug angelangt, um sie zu sehen. Blieb sie ziemlich lange da?« »Ja«, sagte die Haushälterin, »sie blieb eine ziemliche Weile, und ich denke mir, sie wäre noch länger geblieben, wäre ich nicht abgerufen worden, um mit einem fremden Herrn zu sprechen, einem Herrn, der zu fragen kam, wann Sir Percival zurückerwartet werde.« Mrs. Catherick stand sogleich auf und ging, als sie das Mädchen die Bestellung von dem Herrn bringen hörte. Beim Abschiede sagte sie, es sei unnötig, Sir Percival etwas davon zu sagen, dass sie hier gewesen sei. Ich fand die Bemerkung etwas sonderbar, namentlich mir gegenüber in meiner verantwortlichen Stellung. Ich fand dies ebenfalls, denn Sir Percival hatte mich in Limeridge glauben lassen, dass vollkommenes Zutrauen zwischen ihm und Mrs. Catherick bestehe. Wenn dies aber der Fall war, warum wünschte sie ihm da, ihren Besuch in Blackwater Park zu verheimlichen? »Vermutlich«, sagte ich, da ich sah, dass die Haushälterin meine Meinung über Mrs. Catherick's Abschiedsworte zu hören erwartete, »vermutlich dachte sie, die Nachricht ihres Besuches werde Sir Percival unnötigerweise verdrießen, indem er ihn daran erinnerte, dass ihre verlorene Tochter noch immer nicht gefunden sei.« »Sprach sie viel über den Gegenstand?« »Sehr wenig«, entgegnete die Haushälterin. »Sie sprach meistens von Sir Percival und tat eine Menge Fragen über seine Reisen und seine junge Gemahlin. Es schien sie überhaupt mehr zu verdrießen als zu betrüben, dass sie keine Spur von ihrer Tochter entdecken konnte. »Ich gebe sie auf«, waren, soviel ich mich entsinne, die letzten Worte, die sie darüber sagte. »Ich gebe sie als verloren auf, Madame«, und dann ging sie gleich zu ihren Fragen in Bezug auf Lady Glyde über. Sie wollte wissen, ob sie eine schöne und liebenswürdige Dame, ob sie lieblich, gesund und jung, ach Gott, ich dachte mir wohl, dass es so enden würde. Sehen Sie, Miss Halcombe, das arme Tier hat's endlich überstanden.« Der Hund war tot. Er hatte etwas wie ein schwaches Röcheln ausgestoßen und es hatte die Glieder ein kurzes Zucken durchlaufen, gerade als jene letzten Worte »lieblich, gesund und jung« fielen. Die Veränderung war erschreckend plötzlich eingetreten. In einer Minute lag das kleine Tier leblos in unseren Händen. 8 Uhr. Ich kehre soeben von meinem einsamen Staatsdiner zurück. Der Sonnenuntergang glüht rot über der Wildnis von Bäumen, die ich von meinem Fenster aus sehe, und ich sitze wieder bei meinem Tagebuche, um die Ungeduld zu bemeistern, die mir die Erwartung der Ankunft der Reisenden verursacht. Sie sollten meiner Berechnung nach schon hier sein. Wie still und einsam dies Haus in der schläfrigen Abendruhe ist. Oh, wie viele Minuten noch, bis ich die Räder auf dem Sande höre, hinunterlaufe und Laura in den Armen halte. Das arme Hündchen. Ich wollte, dass der erste Tag meines Aufenthaltes in Blackwater Park nicht mit einem Tode zu tun gehabt hätte. wenngleich es nur der Tod eines verlaufenen Tieres war. Walmingham. Indem ich in diesen Blättern zurückblicke, sehe ich, dass dies der Name des Ortes ist, wo Mrs. Catherick wohnt. Ihr Brief ist noch in meinem Besitze, jener Brief, welchen sie als Antwort auf den meinigen, den Sir Percival mich zu schreiben nötigte, in Bezug auf ihre arme Tochter schrieb. Nächster Tage, wenn ich eine sichere Gelegenheit dazu finden kann, will ich diesen Brief als Empfehlungsschreiben mitnehmen und sehen, was ich in einer persönlichen Zusammenkunft aus Mrs. Catherick machen kann. Ich begreife Ihren Wunsch, Sir Percival, Ihren Besuch in Blackwater zu verheimlichen, nicht und bin nicht halb so überzeugt davon, wie die Haushälterin zu sein scheint, dass Ihre Tochter nicht doch am Ende in der Umgegend ist. Was hätte Walter Hartwright in diesem dringenden Falle gesagt? Armer, lieber Hartwright, ich fange schon an, seinen redlichen Rat und seine bereitwillige Hilfe zu vermissen. Horch! Gewiss, ich hörte etwas. Ja, ich höre unten das Geräusch eiliger Füße. Ich höre den Trab der Pferde, das Knirschen der Räder. Fort mit Tagebuch, Papier und Tinte. Die Reisenden sind zurück. Mein Liebling, meine Laura, ist endlich wieder da. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 22. Januar 2024.